Antenne Niederrhein am Wochenende. Wir lieben den Niederrhein. Rhein am Wochenende und das jetzt mit unseren Airplay-Charts. Die Charts der NRW-Lokalradios, es hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Und wir legen los gleich mit einer der schönsten Balladen, die es gerade in den Charts überhaupt gibt. John Legend mit All of Me. Auf Platz 29 gleich, vorher die 30. Den Anfang hier machen One Republic mit ihrer neuen I Lift. Thomas Wagner bin ich. Schönen Freitagabend mit uns. Platz 30. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. And it hurts so bad. I live. I'll say Antenne Niederrhein. Platz 29. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Platz 28. I just gotta know. I can't help it.

Platz 26. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet. Antenne Niederrhein. Platz 25. can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. In den NRW-Lokalradio-Charts Calvin Harris und Blame. NRW-Verkehr. Es ist gleich 10:30, noch einiges los auf den Straßen, vor allem einige Warnmeldungen. Achtung auf der A2 Dortmund-Hannover in Höhe Kamen-Berghamen, hier Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn, hier liegt auch ein totes Tier in der Ausfahrt. Dann die A44 Kassel-Dortmund zwischen Erwitte-Anröchte und Soest-Ost, Gefahr durch ein kaputtes Auto auf der Fahrbahn und auch Personen, die da herumlaufen. A45 Gießenhagen zwischen Siegen-Süd und Freudenberg, hier ist der rechte Fahrstreifen gesperrt, 8 Kilometer Stau. Die A61 Koblenz-München-Gladbach zwischen Miel und Swisttal, hier Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn, da liegt eine Stoßstange herum. Und noch die A545 Hamm-Arnsberg zwischen Wickede-Ruhr und Neheim. Hier ist die Autobahn aktuell gesperrt. Hier hat es einen Unfall gegeben mit mehreren Fahrzeugen. Kommen Sie gut an, wenn Sie unterwegs sind. Und heute Nacht gibt es dann auch wieder was Spannendes zum Mitfiebern für alle, die noch nicht schlafen können oder auch noch nicht wollen. Die drei Fragezeichen mit ihrem Kurzhörspiel in diesem Kultet-Herbst bei uns. Heute Nacht auf Samstag, also zwischen 1 und 2 Uhr später bei uns. Wach bleiben lohnt sich da. Weiter geht's mit den NRW-Lokalradio-Charts und Platz 24. Das ist Ed Sheeran und Don't. Antenne Niederrhein. Der beste Mix. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait, but then I

place I'd rather be. Yeah. Platz 22. Von Billy Idol und Can't Break Me Down auf der 22. Das exklusive Billy Idol Clubkonzert. Ja, erst hier im Radio und bald dann auch auf der Bühne. In diesem Kulthit Herbst holen wir ja auch noch Billy Idol zu uns nach NRW. Natürlich wird er da dann auch seine alten Kracher, wie hier im Hintergrund, Rebel Yell spielen. Wir hören aber auch ganz neue Songs und er wird ein bisschen was erzählen. Hat ja gerade auch erst eine Biografie rausgebracht. Dancing with Myself. Daraus wird er dann auch ein bisschen was lesen. Es wird also so eine sehr coole Mischung aus Party, Konzert und Lesung. Freuen Sie sich schon mal. Infos zu diesem Clubkonzert folgen dann noch rechtzeitig. Weiter mit dem coolen Lenny Kravitz jetzt hier bei uns. Letztes Wochenende war der sicher auch nicht zu fein, bei Wetten, das aufzutreten. Hier mit seiner neuen Single The Chamber in den Charts bei uns. Platz 21. You feel the love that was once so strong. With no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Antenne Niederrhein. Platz 20. City gets me loaded, I walk the straight line. I've been lost, I've been led by the wayside. Could've left me lonely, you gave up all your time. Now I'm here by your side to the end. These boots aren't worth the leather and this coat back costs the same. Jokes that I've been telling, all the punchlines are the same. Friends have hit the bottle and the bottle hit them back. Been spending all my money trying to keep myself intact. Straight out of line. Straight out of line. Whoa, I've been straight out of line. Straight out of line. Whoa, I've been straight out of line. Straight out of line. could have maybe folded when holding all her hands. Oh, my luck flicked that coin and took my chances. Could have left me lonely, you gave up all your time. Now I'm here by your side to the end. These boots aren't worth the leather and this coat back costs the same. Jokes that I've been telling, all the punchlines are the same. Friends have hit the bottle and the bottle hit them back. Been spending all my money trying to keep myself from tech. Straight out of line, straight out of line. Sehr coole Nummer hier von Both. Straight Out of Line. Platz 20 in unseren NRW-Lokalradio-Charts. Und der Song war sogar schon der absolute Sommerhit in Belgien in diesem Jahr. Da kommen die zwei Produzenten auch her. Ja, er hat ein bisschen was gebraucht, bis er dann zu uns über die Grenze kam. Aber dann wird's jetzt eben ein Herbsthit bei uns. Da war auch nichts dagegen, ne? Wenn die Musik im Herbst nicht schon direkt so ruhig und besinnlich wird. Das kommt Richtung Weihnachten schon früh genug. Bis zu den Nachrichten gleich um 23 Uhr ran. Jetzt also noch Platz 19, 18, 17 und 16. Die 16 ist David Guetta, Lovers on the Sun, gibt's gleich. Vorher drehen die Jungs hier von Nickelback ihre Gitarre auf. What are you waiting for? Diese Woche auf der 19.

light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Es ist 23 Uhr. Antenne Niederrhein, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Werner Baumann, guten Abend. Das Wetter trocken um 13 Grad. Deutsche Geisel in Afghanistan frei. IS rückt weiter vor. Nach jahrelanger Geiselhaft ist ein Deutscher in Afghanistan freigekommen. Das hat das Auswärtige Amt in Berlin bestätigt. Der Entwicklungshelfer ist in einem Team des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr übergeben worden. Er war vor rund 2,5 Jahren in Pakistan verschleppt worden. Die Elitesoldaten hatten die Anweisung, die Geisel nicht gewaltsam zu befreien. Laut Bild-Zeitung waren sie aber trotzdem bewaffnet zu ihrem eigenen Schutz. Wie genau die Geisel befreit wurde und was die Islamisten als Gegenleistung bekommen haben, das ist noch unklar. Ebenso das Schicksal eines Kollegen aus Italien, der vor 2,5 Jahren mitentführt wurde. Die Welthungerhilfe, für die der Deutsche in Pakistan unterwegs war, hat erleichtert reagiert. Man sei überglücklich, dass der Kollege endlich wieder frei und der Albtraum vorbei sei. Benedikt Wenk, Nachrichtenredaktion. Mit dem Vormarsch der Terrormiliz IS an der syrisch-türkischen Grenze hat sich die Lage in der Region von Kobane dramatisch zugespitzt. Nach Einschätzung des UNO-Sondergesandten für Syrien, Demistura, sitzen bis zu 700 Zivilisten in der Stadt fest. Es handele sich überwiegend um alte Menschen. Er befürchtet ein Blutbad, sollte der Terrormiliz IS die Eroberung Kobanes gelingen. 40% des Stadtgebietes seien schon in der Hand der Dschihadisten. Bestätigt ist das aber noch nicht. Vor 2 Jahren hatten Taliban-Kämpfer versucht, sie zu erschießen. Heute ist sie mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Die 17-jährige Pakistanerin Malala Yousafzai. Am Abend reagierte sie tief geehrt. Kinder in aller Welt müssten für ihre Rechte aufstehen, sagte sie. Außerdem dankte sie ihrer Familie. Ich danke meinem Vater dafür, dass er mir nicht die Flügel gestutzt hat. Dafür, dass er der Welt gezeigt hat, dass ein Mädchen nicht dazu bestimmt ist, Sklavin zu sein. Ein Mädchen hat die Stärke, ein eigenes Leben zu führen. Sie ist nicht nur eine Mutter, nicht nur eine Schwester, nicht nur eine Ehefrau. Sie hat die gleichen Rechte wie ein Junge. Malala setzt sich vor allem für bessere Bildungschancen für Mädchen in Pakistan ein. Mit ihr ausgezeichnet wurde der indische Kinderrechtsaktivist Kailash Satyarthi. Er kämpft seit Jahrzehnten gegen die Unterdrückung von Kindern und Kinderarbeit. Börse aktuell. An der Wall Street in New York ist der Dow Jones Index etwas gefallen. Er steht aktuell bei 16.544 Punkten. Der Nasdaq verlor über 2% und liegt bei 3.869 Zählern. Und das waren die Nachrichten mit Werner Baumann. Das Wetter. In der kommenden Nacht bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken bis auf 7 Grad. Der Samstag beginnt zum Teil etwas neblig, später Sonne und Wolken. Nachmittags kann es ein paar Schauer geben. Die Werte erreichen bis zu 19 Grad. Am Sonntag bleibt es fast den ganzen Tag über trocken. Erst gegen Abend ein paar Tropfen. NRW Verkehr. Auf der A45 Gießenhagen ist zwischen Siegen Süd und Freudenberg die rechte Spur blockiert, aktuell 3 Kilometer Stau. Die A61 Mönchengladbach-Koblenz ist zwischen Dreieck-Jackerath und Bergheim wegen Brückenarbeiten bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Und auf der A61 Koblenz-Mönchengladbach liegt zwischen Miel und Swisttal eine Stoßstange auf der Straße. Antenne Niederrhein am Wochenende. Es geht weiter mit den brandneuen Charts der NRW Lokalradios, also unsere neuesten, beliebtesten und meistgespieltesten Songs aus dieser Woche. The Voice Jury-Mitglied Ray Garvey hat es auf die 15 geschafft mit Oh My Love. Gibt's jetzt hier. Thomas Wagner bin ich. Schönen Freitagabend. I'm lost and found as I lay my head. I'm a thousand miles from the home we made. I heard your words as the call came through from the house of cards that I share with you. And I believe we both decide to take a stand or run and hide. And if you disagree, then I'm the fool. And I've always had too much to say, and lucidly I found my way, but it served me well, 'cause I found you. On this foreign soil, you know I'd walk those thousand miles to you. can you hear me where you are? And oh my love, am I loud enough? Can you hear me where you are? 'Cause don't let go of the heart I know. I see you smiling and open doors. You wait for me and my return. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash up the pain. And I'm sleeping all these demons away. But your ghost, the ghost of you, it keeps me awake. My friends, have you figured out? Yeah, the soul what's inside of you. It's right hard in another you. But your evil's coming.

Sie einen diese Welt Nöte, Legenden, Schicksale, Leben und Tod, glückliche Enden, Lust und Trost. Ein Stück vom Himmel, der Platz von Gott. Wir machen vieles richtig, doch wir machen es uns nicht leicht. Dies ist mein Haus, dies ist mein Ziel. Wer nichts beweist, der beweist schon verdammt viel. Es gibt keinen Feind, es gibt keinen Sieg. Nichts kann niemand alleine, keiner sein Leben verdient. Es gibt gar nur Falle, es gibt viel schnelles. Antenne Niederrhein. Der beste Mix. Platz 11.

I do see do. Give me one good reason why I should never make a change. Maybe if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra mit Budapest hier auf der 5 in den NRW-Lokalradio-Charts am Freitagabend. Also wir kommen den Top 3 immer näher. Die gibt's gleich auch nonstop bis zu den Nachrichten ran, bis Mitternacht. Also ich sag Ihnen auch, wer da platziert ist. Mr. Props mit Waves, auch wieder im Robin Schulze Remix. Auf der 3, Platz 2 ist was Rockiges. Mando Diao und Black Saturday. Und auf der 1, Gänsehaut und Tränen in den Augen gleich. Weil man unter anderem bei diesem Song immer so an die Fußball-WM zurückerinnert wird. Also zu Recht auf der 1, wie auch unsere Weltmeister Mark Foster und Au Revoir. Die Nummer 1 und die Top 3 gleich nonstop. Platz 4 vorher wollen wir auch nicht vergessen. Coldplay sind das. A Sky Full of Stars. Thomas Wagner bin ich. Schönes Wochenende für Sie und kommen Sie gut rein in die Nacht auf Samstag mit uns. I think